Leise stöhnend entfernte sich Morley von der Gruppe und schlenderte zu einem Steinhaufen hinüber, dessen glatte Formen darauf hindeuteten, dass es irgendwann einmal fließendes Wasser auf diesem Planeten gegeben haben musste, auch wenn jetzt vielleicht nichts mehr davon übrig war. Kurz darauf kam der sehnige Typ im schmutzigen Overall auf ihn zu und gab ihm die Hand. »Glenn Belznur«, stellte er sich vor. »Seth Morley.« »Wissen Sie, wir sind eine reichlich verrückte Gesellschaft hier, Morley. Das war schon so, als ich hier ankam, kurz nach Fraser.« Belznur spuckte in das Gestrüpp zu seinen Füßen. Sie ahnen nicht, was der Mann vorhatte. Weil er als Erster hier war, spielte er sich als Führer der Kolonie auf. Ja, er sagte uns sogar, mir zum Beispiel, er hätte seinen Instruktionen entnommen, dass er Leiter dieser Niederlassung sein würde. Und wir haben es ihm fast abgekauft. Es schien ja nicht mal so unsinnig zuerst. Er war tatsächlich der Erste und er hat jeden Neuankömmling sofort mit seinen verfluchten Tests überfallen. Seitdem lässt er sich über unsere statistischen Abnormitäten aus, oder wie immer er es nennt. Ein fähiger, vertrauenswürdiger Psychiater würde seine Untersuchungsergebnisse niemals öffentlich diskutieren, erwiderte Morley. In diesem Moment kam ein weiterer Mann, den er noch nicht kennengelernt hatte, mit ausgestreckter Hand auf ihn zu. Er war etwa Anfang 40, hatte eine recht ausgeprägte Kinnpartie, starke Augenbrauen und glattes, schwarzes Haar. »Mein Name ist Ben Tallchief«, sagte er. »Ich bin kurz vor Ihnen angekommen.« Morley bemerkte, dass Tallchief offenbar nicht ganz sicher auf den Beinen war, als hätte er gerade ein paar gekippt. Sie gaben sich die Hand. »Dieser Mann ist mir sympathisch«, dachte er dann. »Auch wenn er einen sitzen hat. Er ist irgendwie anders als die übrigen. Aber wer weiß, vielleicht sind auch die anderen ganz normal gewesen, bevor sie hierher kamen. Und etwas auf dieser Welt hat sie verändert. Wenn das stimmt, dann wird es auch uns verändern. Tallchief, Mary und mich. Unausweichlich.« Der Gedanke beunruhigte ihn. »Ich bin Seth Morley«, sagte er zu Tallchief. »Meeresbiologe. Früher beschäftigt im Kibbutz Tekel Ufasin. Ihr Arbeitsgebiet?« »Naturforscher. Klasse B.« Morley bemerkte plötzlich, dass er ziemlichen Hunger hatte. »Gibt es denn hier irgendwo was zu essen? Wir sind ganz schön ausgehungert. Die letzten 26 Stunden hatte ich fast ausschließlich mit der Steuerung der Kapsel zu tun. Den Leitstrahl habe ich erst gegen Ende erwischt.« »Maggie Walsh wird Ihnen gerne eine Mahlzeit zusammenstellen«, sagte Belznur. »Oder was hier eben als Mahlzeit gilt. Tiefkühlerbsen, Tiefkühlfleisch, Ersatzfleisch natürlich und ähnliches Zeug. Sowie Kaffee aus dieser verfluchten Kaffeemaschine, die von Anfang an nicht funktioniert hat. Sie werden sich damit zufrieden geben müssen.« »Werde ich wohl«, seufzte Morley. Tallchief sah ihn an. »Der Zauber des Neuen schwindet rasch, nicht wahr?« »Der Zauber unserer neuen Welt hier.« Tallchief deutete mit einer weit ausholenden Handbewegung auf die verkrümmten Bäume, die glatten Steine, die niedrigen, barackenähnlichen Gebäude ihrer Kolonie. »Merken Sie es nicht?« »Vielleicht sind Sie zu voreilig, Tallchief«, entgegnete Belznur. »Schließlich sind das hier ja nicht die einzigen Häuser auf diesem Planeten.« »Heißt das, es gibt eine eingeborene Zivilisation auf Delmak O?« fragte Morley. »Das heißt, dass es da draußen Dinge gibt, die wir nicht verstehen. Zum Beispiel ein riesiges Bauwerk. Ich hab's nur einmal kurz zu Gesicht bekommen, bei einem Erkundungsausflug. Ich wollte es mir später näher ansehen, habe es aber nicht wiedergefunden. Es war ein großes, graues Gebäude, wirklich groß, mit Türmen, Fenstern und meiner Schätzung nach etwa 8 Stockwerken. Und ich bin nicht der Einzige, der es gesehen hat. Betty Jo hat es gesehen und auch Maggie. Auch Fraser behauptet, er hätte es gesehen. Aber das ist wohl nur Augenwischerei. Er will nicht als einer dastehen, dem etwas entgeht.« »War dieses Gebäude bewohnt?« »Keine Ahnung. Von dort, wo wir es sahen, konnte man nicht viel Einzelheiten erkennen. Und keiner von uns kam näher heran. Es war irgendwie«, Belznur gestikulierte, »abschreckend.« »Ich würde es mir gerne ansehen«, sagte Tallchief. »Nun, heute verlässt niemand mehr die Siedlung.« Belznur spuckte wieder auf den Boden. Bedächtig und mit großer Zielsicherheit. »Weil wir nämlich jetzt endlich mit dem Satelliten Kontakt aufnehmen können, damit wir unsere Instruktionen bekommen. Und das ist das Wichtigste, ja, das einzig überhaupt Wichtige.«